Der Prophet Elisa aber rief einen der Prophetenjünger und befahl ihm, gürte deine Lenden, nimm diese Ölflasche mit dir und geh nach Ramoth in Gilead. Dort angelangt, sieh dich da selbst nach Jehu, dem Sohne Josaphats, des Sohnes Nimsis, um. Und wenn du hineingelangt bist, so heiße ihn sich aus der Mitte seiner Genossen erheben und führe ihn in das innerste Gemach. Dann nimm die Ölflasche und gieße sie über sein Haupt aus mit den Worten, so spricht Jahwe, ich habe dich zum König über Israel gesalbt. Alsdann öffne die Tür und fliehe und verweilt. Da ging der Jüngling, der Diener des Propheten, hin nach Ramoth in Gilead. Als er nun hineinkam, saßen gerade die Hauptleute des Heeres beisammen, da sprach er, ich habe dir etwas zu sagen, Hauptmann. Als aber Jehu fragte, wem von uns allen? Antwortete er, dir, Hauptmann. Da erhob er sich und ging hinein ins Haus. Er aber goss ihm das Öl aufs Haupt und sprach zu ihm, so spricht Jahwe, der Gott Israels, ich habe dich über das Volk Jahwes, über Israel, zum Könige gesalbt. Und du sollst das Haus Ahabs, deines Herrn, ausrotten, damit ich so das Blut meiner Knechte, der Propheten, und das Blut aller Knechte Jahwes an Isebel räche. Ja, das ganze Haus Ahab soll umkommen, und ich will von Ahab alles, was an die Wand pisst, ausrotten, Unmündige wie Mündige in Israel. Und ich will das Haus Ahabs dem Hause Jerobims, des Sohnes Nebats, und dem Hause Baesas, des Sohnes Ahias, gleich machen. Isebel aber sollen die Hunde fressen auf der Flur von Jezreel, und niemand sie begraben. Darauf öffnete er die Tür und floh. Als nun Jehu zu den Dienern seines Herrn hinauskam, fragten sie ihn, steht alles wohl? Warum ist dieser Verrückte zu dir gekommen? Er antwortete ihnen, ihr kennt ja den Menschen und sein Vorhaben. Da riefen sie, das sind Ausflüchte. Sage es uns doch. Da antwortete er, so und so hat er zu mir gesprochen, nämlich, so spricht Jahwe, ich habe dich zum König über Israel gesalbt. Da nahmen sie eiligst ein jeder sein Gewand und legten es unter ihn auf die bloßen Stufen, stießen in die Posaune und riefen, Jehu ist König geworden. Also zettelte Jehu, der Sohn Josaphats, des Sohnes Nimsis, eine Verschwörung gegen Joram an. Joram aber hatte mit ganz Israel zu Ramoth Gilead gegen Hazael, den König von Aram, die Wache gehalten. Dann aber war der König Joram zurückgekehrt, um sich in Jezreel von den Wunden heilen zu lassen, die ihm die Aramäer beigebracht hatten, als er mit Hazael, dem Könige von Aram, kämpfte. Jehu aber sprach, ist es euch genehm, so lasst niemanden aus der Stadt entrinnen, der etwa hingehen wollte, um das Geschehene in Jezreel zu verkündigen. Hierauf bestieg Jehu den Wagen und fuhr nach Jezreel, denn dort lag Joram, Ahasjahu aber, der König von Juda, war hinabgekommen, um Joram zu besuchen. Der Wächter aber stand auf dem Turme zu Jezreel. Als er nun die Schar Jehus bei dessen Herankommen erblickte, meldete er, ich erblicke eine Schar von Männern. Da befahl Joram, hole einen Reiter und schicke ihnen den entgegen, dass er frage, kommt ihr in friedlicher Absicht? Und der Reiter ritt hin ihm entgegen und sprach, so lässt der König fragen, kommt ihr in friedlicher Absicht? Jehu aber antwortete, was geht das dich an? Lenke um und folge mir. Der Wächter meldete dies und sprach, der Bote ist bei ihnen angelangt und kommt nicht wieder. Da sandte er einen zweiten Reiter ab. Als der zu ihnen gelangt war, sprach er, so lässt der König fragen, kommt ihr in friedlicher Absicht? Jehu aber antwortete, was geht das dich an? Lenke um und folge mir. Der Wächter meldete dies und sprach, er ist bis hin zu ihnen gelangt und kommt nicht wieder. Das Jagen aber gleicht dem Jagen Jehus, des Sohnes Nimsis, denn er jagt, als ob er rasend wäre. Da befahl Joram, anzuspannen. Und als angespannt war, fuhr Joram, der König von Israel, mit Ahasjahu, dem Könige von Juda, hinaus, jeder auf seinem Wagen, sie fuhren aber Jehu entgegen und trafen auf dem Grundstücke des Jezreeliters Naboth mit ihm zusammen. Als aber Joram Jehu erblickte, fragte er, kommst du in friedliche Absicht, Jehu? Er antwortete, was friedliche Absicht, solange die Hurerei und die endlosen Zaubereien deiner Mutter Isebel wären? Da lenkte Joram um zur Flucht und rief Ahasjahu zu, Verräterei, Ahasja. Aber Jehu fasste den Bogen und schoss Joram in den Rücken, dass ihm der Pfeil durch das Herz fuhr, und er in seinem Wagen zusammenbrach. Da sprach er zu dem bei ihm stehenden Ritter Bidekar, nimm ihn und wirf ihn auf das Grundstück des Jezreeliters Naboth, denn gedenke daran, wie wir beide miteinander hinter seinem Vater Ahab herfuhren, als Jahwe diesen Ausspruch über ihn setzt, wahrlich, das Blut Nabots und seiner Kinder habe ich gestern gesehen, ist der Spruch Jahwes, und ich will dir vergelten auf diesem Grundstück, ist der Spruch Jahwes. So nimm ihn nun und wirf ihn auf das Grundstück gemäß dem Worte Jahwes. Als das Ahasjahu, der König von Juda, sah, floh er in der Richtung nach dem Gartenhause. Jehu aber jagte ihm nach und befahl, auch ihn. Schießt ihn nieder. Und sie schossen ihn auf dem Wagen an der Steige von Gur, das bei Jiblim liegt. Und er floh nach Megiddo und starb daselbst. Darauf hoben ihn seine Diener auf den Wagen und brachten ihn nach Jerusalem und begruben ihn in seiner Grabstätte bei seinen Vätern in der Stadt Davids. Im 11. Jahre Jorams aber, des Sohnes Ahabs, war Ahasjahu König über Juda geworden. Jehu aber gelangte nach Jezreel. Sobald Isabel das erfuhr, schminkte sie ihre Augenlider, schmückte ihr Haupt und schaute zum Fenster hinaus. Als nun Jehu zum Tore hereinkam, rief sie, geht es dir wohl, Simri, Mörder seines Herrn? Er aber schaute zum Fenster hinauf und rief, wer hält's mit mir, wer? Als dann zwei oder drei Kämmerer zu ihm herausschauten, befahl er, stürzt sie herab. Und sie stürzten sie herab, dass die Wand und die Rosse von ihrem Blute bespritzt wurden, und diese sie zerstampften. Er aber ging hinein, aß und trank, dann befahl er, seht doch nach dieser Verfluchten und bestattet sie, denn sie ist eine Königstochter. Als sie aber hingingen, sie zu bestatten, fanden sie nichts von ihr, als den Schädel und die Füße und die flachen Hände. Da kamen sie wieder und meldeten es ihm, er aber erklärte, so erfüllt sich jenes Wort Jahwes, das er durch seinen Knecht, den Sisbiter Elia, geredet hat, auf der Flur von Jezreel sollen die Hunde das Fleisch Isabels fressen, und Isabels Leichnam soll auf der Flur von Jezreel dem Mist auf dem Acker gleichen, dass man nicht sagen kann, das ist Isabel.